Kundgabe 2171. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.12.1941. Allmacht, Liebe und Weisheit Gottes. Die Allmacht, die Weisheit und die Liebe Gottes kommen in einem jeden Schöpfungswerk zum Ausdruck. Doch es erkennen dies nur die Menschen, die gläubig sind und durch den Glauben eingeführt werden in das Wissen um sein Walten und Wirken. Die Liebe Gottes ließ die Schöpfungswerke entstehen, um das Wesenhafte zu erlösen. Gottes Liebe zum Wesenhaften bestimmte seinen Willen, diesem Wesenhaften beizustehen in einer Not, die es wohl selbst verschuldet hat, die es aber ohne seine Hilfe nicht beenden konnte. Und seine Allmacht und Weisheit formte Dinge, deren Bestimmung ist, die Not des Wesenhaften zu verringern. Und so schuf Gott Himmel und Erde, Schöpfungen, die seine Liebe, Weisheit und Allmacht bezeugen. Denn es sind diese Schöpfungen unvorstellbar in ihrer Art und Vielfältigkeit. Und es kann der Mensch nur ein winziges Teil der Gesamtschöpfung erblicken und daher auch nur ein winziges Teil beurteilen. Es gibt aber kein Schöpfungswerk, und wäre es noch so klein und unansehnlich, das nicht seine Bestimmung hat und in engem Zusammenhang mit einem anderen Schöpfungswerk steht. Alles ist von seiner Weisheit wohl bedacht, und seine Allmacht führt aus, was seine Liebe und Weisheit erstehen lassen wollte. Die Liebe bleibt gleichfort die Kraft, aus der alles hervorgegangen ist, was ist. Es ist die Liebe die göttliche Schöpferkraft, die aber ohne die Weisheit nichts Vollkommenes entstehen lassen könnte. Gott aber ist vollkommen. Folglich muss seine Weisheit unübertrefflich sein. Und also muss, was aus der göttlichen Schöpferkraft hervorgegangen ist, gleichfalls unübertrefflich sein, also keiner Verbesserung bedürfen. Und es muss, wer die Schöpfungen Gottes aufmerksam betrachtet, den göttlichen Schöpfer in tiefster Demut und Ehrfurcht anbeten. Denn was er erschaffen hat, gibt Zeugnis von der Vollkommenheit Gottes. Und es gibt nichts, das weiser und vollkommener sein könnte, als es ist. Die unendliche Liebe Gottes hat dem Wesenhaften Möglichkeiten gegeben, unbeschränkt. Seine Weisheit ließ nichts Unzusammenhängendes entstehen. Denn der Zusammenhang aller Dinge ermöglicht dem Wesenhaften die stete Höherentwicklung. Und Gottes Allmacht ließ das zur Form werden, was seine Liebe und seine Weisheit als Entwicklungsmöglichkeit für das Wesenhafte erkannte. Amen.